Es war einmal eine Frau mit ihrer Tochter. Die lebten in einem schönen Garten mit Kohl. Dahin kam ein Häschen und fraß zur Winterzeit allen Kohl. Da sagte die Frau zur Tochter, »Geh in den Garten und jag das Häschen«, sagt das Mädchen zum Häschen. »Schuh, schuh, du Häschen, frisst noch allen Kohl«, sagt das Häschen. »Komm, Mädchen, und setz dich auf mein Hasenschwänzchen und komm mit in mein Hasenhüttchen.« Mädchen will nicht. Am anderen Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Da sagt die Frau zur Tochter, »Geh in den Garten und jag das Häschen«, sagt das Mädchen zum Häschen. »Schuh, schuh, du Häschen, frisst noch einen Kohl«, sagt das Häschen. »Komm, Mädchen, setz dich auf mein Hasenschwänzchen und komm mit mir ins Hasenhüttchen.« Mädchen will nicht. Am dritten Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Da sagt die Frau zur Tochter, »Geh in den Garten und jag das Häschen«, sagt das Mädchen. »Schuh, schuh, du Häschen, frisst noch einen Kohl«, sagt das Häschen. »Komm, Mädchen, setz dich auf mein Hasenschwänzchen und komm mit mir in mein Hasenhüttchen.« Mädchen setzt sich auf das Hasenschwänzchen. Da bracht es das Häschen weit hinaus in sein Hüttchen und sagt, »Nun koch Grünkohl und Hirse, ich will die Hochzeitsleute bitten.« Da kamen alle Hochzeitsleute zusammen. »Wer waren denn die Hochzeitsleute?« »Das kann ich dir sagen, wie es mir ein anderer erzählt hat.« Das waren alles Hasen. Und die Krähe war als Pfarrer dabei, die Brautleute zu trauen, und der Fuchs als Küster, und der Altar war unterm Regenbogen. Mädchen aber war traurig, dass sie so alleine war. Kommt's Häschen und sagt, mach auf, die Hochzeitsleute sind lustig. Die Braut sagt nichts und weint. Häschen geht fort. Häschen kommt wieder und sagt, mach auf, die Hochzeitsleute sind hungrig. Die Braut sagt wieder nichts und weint. Häschen geht fort. Häschen kommt wieder und sagt, mach auf, die Hochzeitsleute warten. Da sagt die Braut nichts und Häschen geht fort. Aber sie macht eine Puppe aus Stroh mit ihren Kleidern und gibt ihr einen Rührlöffel und setzt sie an den Kessel mit Hirse und geht zur Mutter. Häschen kommt noch einmal und sagt, mach auf. Und macht auf und wirft der Puppe was an den Kopf, dass ihr die Haube abfällt. Da sieht Häschen, dass es seine Braut nicht ist und geht fort und ist traurig. Et was eine Fru mit ihrer Tochter in einen schönen Garten mit Kohl. Dahin kam ein Häschen und fraß zur Winterszeit alle Kohl. Da seid der Fru zur Tochter, geh in den Garten und jag's Häschen. Seid's Mägden zum Häschen, schuh, schuh, du Häschen, frisst nur einen Kohl. Seid's Häschen, komm Mägden und set die auf mein Hosenschwänze kennen und komm mit in mein Hosenhüttchen. Mägden will nicht. Am anderen Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Da seid der Fru zur Tochter, geh in den Garten und jag's Häschen. Seid's Mägden zum Häschen. Schuh, schuh, du Häschen, frisst nur einen Kohl. Seid's Häschen. Komm, Mägden, set die auf mein Hosenschwänzchen und komm mit mir in mein Hasenhüttchen. Mägden will nicht. Am dritten Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Das seid der Fru zur Tochter. Geh in den Garten und jag's Häschen. Seid's Mägden. Schuh, schuh, du Häschen, frisst nur einen Kohl. Seid's Häschen. Komm, Mägden, setz dich auf mein Hasenschwänzchen und komm mit mir in mein Hasenhüttchen. Mägden setz sich auf den Hasenschwänzchen. Da braucht's Häschen weit raus in sein Hüttchen und seid, nun koch Grünkohl und Hirse, ich will de Hochzeitlüt beten. Da kamen alle Hochzeitlüt zusammen. Wer waren dann die Hochzeitsleute? Das kann ich dir sagen, wie es mir ein anderer erzählt hat. Das waren alle Hasen, und die Krähe war als Pfarrer dabei, die Brautleute zu trauen, und der Fuchs als Küster, und der Altar war unterm Regenbogen. Mäken aber was trurig, dass es so alleine war's. Kommt Häsich hin und seit, tu uff, de Hochtit lüt sehn frisch. De Braut seit nicht und wind. Häsich hin gart fort. Häsich hin kommt wieder und seit, tu uff, de Hochtit lüt sehn hungrig. De Braut seit wieder nicht und wind. Häsich hin geht fort. Häsich hin kommt und seit, tu uff, de Hochtit lüt worten. Das seit de Brut nicht. Und Häsichin geht fort, aber sie macht ihnen Puppen von Stroh mit ihren Kledern und gibt er ihnen Röhrläppel und zählt sie an den Kessel mit Herrscher und geht zur Mutter. Häsichin kommt nur einmal und sagt, tu uff, und macht uff und smäht die Puppe an Kopf, dass er der Hube abfällt. Doch seht Häsichin, dass sie ne Brut nicht ess und geht fort und ist trurig.